Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Sie waren wohl das berühmteste Komikerduo des 20. Jahrhunderts. Stan Laurel und Oliver Hardy, bei uns als Dick und Doof bekannt. Die mehr als 100 Filme, die sie gedreht haben, waren Slapstick-Comedy vom Feinsten. Also körperlich intensive Komik, bei der Torten und andere fliegende Gegenstände eine gewichtige Rolle spielen. Regisseur Jonas Baird erzählt die Karriere und die durchaus schwierige Freundschaft von Laurel und Hardy in seinem Biografiefilm Stan und Ollie. Hartwig Tegel hat ihn für Corso Kunst und Pop gesehen. Egal wie, egal auch warum, das Credo, das über dem Leben der in die Jahre gekommenen Entertainer steht, in den Worten von Stan Laurels Frau. Wie auch immer, die Show muss weitergehen. Der Satz steht über allem. Mit einer Nachinszenierung der berühmten Szene aus Zwei Ritten nach Texas von 1937, unbedingt im Original nachzusehen und zu bestaunen auf YouTube, in der Laurel und Hardy vor einem Saloon einen wunderbaren Tanz hinlegen. Damit beginnt Jonas Baird's Film Stan und Ollie. Was kommt nach dem Knicks? Nach dem Knicks sind Kniebeugen, dann drehen und schütteln. Verstanden. Kamera läuft. Schon hier wird klar, dass der Brite Stan Laurel, der in den Dick- und Doof-Filmen immer den Minderbemittelten gab, in der Realität Mastermind des Komikerduos war, der Sketche strukturierte und sie teilweise auch als Regisseur inszenierte. Dies ist auch die Rollenverteilung der beiden, wenn John S. Byrd von 1937 ins Jahr 1953 springt. Nach 170 Filmen, Kurz- und Langfilmen, haben Stan und Ollie den Höhepunkt ihrer Karriere schon überschritten. Nun sind sie auf Theatertournee in Großbritannien und spielen ihre alten Slapstick-Sketche vor teilweise sehr, sehr leeren Sälen. Aber wie gesagt, die Show muss weitergehen. Im Biopic von Jonas Baird stellt der britische Schauspieler Steve Coogan Stan Laurel dar. John C. Reilly, im weiteren Verlauf des Films unter immer mehr Lagen von Silikonfettpolstern, spielt Oliver Hardy, der sein Geld gern bei Pferderennen verzockt. Wie diese beiden Schauspieler Laurel und Hardy die Kunstfiguren, die wir aus den Filmen kennen, zeigen und sich dann, nach dem Ende ihrer Auftritte, in die Menschen Stan Laurel und Oliver Hardy verwandeln, das ist grandios. Großes Schauspielerkino. Deutlich wird in diesem Film auch immer wieder die mühevolle Arbeit, der Kampf um Präzision und Timing als Grundlage einer großen komödiantischen Präsentation. Doch der Grundkonflikt zwischen Kunst, Kommerz und der Persönlichkeit der Künstler, verbunden mit den Zeitmoden und den Launen des Publikums, er wird bei Jonas Baird nur angedeutet. Martin Scorsese in The King of Comedy oder der Komiker Chris Rock in seinem Film Top 5 haben diesen Antagonismus der Entertainment-Industrie böse wie präzise besser analysiert. In Stan und Ollie hingegen reduzieren sich diese Konflikte zu sehr auf die Beziehungsdynamik der beiden Komiker. Ich liebe uns zwei. Du liebst nur Laurel und Hardy, aber niemals mich. Wenn Stan und Ollie sich dann am Ende versöhnen, egal ob sie nun nur noch von ihrem Nachruhm leben oder es noch einmal schaffen, die alte Slapstick-Größe aufscheinen zu lassen auf der Bühne. Wenn wir das sehen, bleibt bei uns vor allem die Nostalgie, diesen beiden grandiosen Komikern in Gestalt ihrer grandiosen schauspielerischen Wiedergänger noch einmal begegnet zu sein. Das ist schön, rührend, aber auch zu sanft und zu sehr auf Feel Good getrimmt.